Märchen sind schön, Papa Schlumpf kann Märchen erzählen. Die Geschichten kann man auch sehen, denn wer träumt, sieht immer ein Bild. Märchenwelt, Märchen sind schön. Geschichte auch manchmal lang. Doch das ist egal, wir hören gerne zu, wenn er erzählt.